Der Sprecher des Nationalkomitees für Friedensschutz Koreas gab am 1. Juli eine Stellungnahme ab, im Zusammenhang damit, dass die USA vor 60 Jahren das Kommando der UNO-Truppen von Tokio, Japan, in Seoul verlegt hatten. Darin hieß es: Wie bekannt, entfesselten die USA im Juni 1950 den Koreakrieg gegen die TVRK und tarnten das Kommando ihrer Fernostenarmee in Tokio, Japan, als Kommando der UNO-Truppen, das dafür sorgte, die Truppenkontingenten ihrer Anhängerstaaten im Koreakrieg einzusetzen, das koreanische Territorium in Asche und Schutt zu legen und friedlichen Einwohner barbarisch zu massakrieren. So begingen sie himmelschreiende Gräueltaten. Die USA verlegte im Juli 1957 das durch Aggression und Massaker berüchtigte Kommando der UNO-Truppen nach Südkorea, offenbarten damit ihre dunkle Absicht, die Korea-Frage zu internationalisieren, die NATO von asiatischem Typ zu schaffen, um ihre Politik zur Herrschaft über ganz Korea und Weltherrschaftsstrategie anzuspornen. Im November 1975 wurde zwar auf der 30. UN-Vollversammlung die Resolution über die Auflösung des Kommandos der UN-Truppen und den Abzug der Kontingente der Anhängerstaaten unter der UNO-Truppen verabschiedet. Aber die USA versuchten immer unter allerlei ungerechten Vorwänden, das Kommando der UNO-Truppen weiter bestehen zu lassen. Insbesondere im neuen Jahrhundert, als in Südkorea in der steigenden antiamerikanischen Tendenz die Übergabe der Kontrollrechte auf die Operation in der Kriegszeit an Südkorea auf die Tagesordnung kam, beschäftigten sich die USA mit der Weiterverstärkung des Kommandos der UNO-Truppen, um die Kommandogewalt über die südkoreanische Armee weiter im Griff zu halten und im Notfall auf der koreanischen Halbinsel die Streitkräfte ihrer Anhängerstaaten schnell einsetzen zu können und ihre militärische Oberherrschaft in Nordostasien auszubauen. Trotzdem befürworteten die aufeinanderfolgenden Marionettenmachthaber Südkoreas das Kommando der UNO-Truppen, indem sie sagten, das Kommando der UNO-Truppen sei nach der Resolution des UN-Sicherheitsrates gesetzmäßig gegründet worden und so weiter. Besonders die Pakune Klüke bestimmte sogar den Tag der Teilnahme der UN-Truppen an dem Krieg und ließ jährlich diesen Tag feiern, was eine nationalverräterische Handlung gewesen war. Auch die neue südkoreanische Regierung lud aus Anlass des 67. Jahrestages des Ausbruchs des Koreakrieges die ehemaligen Söldner der UNO-Truppen ein und handelte unterwürfig mit den Äußerungen wie Verehrung, Dank und Lobpreisung des Opfergeistes. Die USA müssen nach der einmütigen Behauptung und Forderung der koreanischen Nation und der Völkergemeinschaft das gesetzwidrige Kommando der UNO-Truppen, das bereits von der Geschichte zum Tode verurteilt worden ist, unverzüglich auflösen und ihre aggressiven Streitkräfte und alle Mordrüstungen aus Südkorea sofort abziehen.